Ich sprang auf und rief die Reiter. Sie hatten schon von selber, voll Entsetzen über den Unfall, ihre Pferde angehalten, und ich erkannte sofort, wer sie waren. Der eine war der junge Bursche, der vom Dorf aus zum Dr. Livesey geritten war, die anderen waren Zollbeamte, die er unterwegs getroffen hatte. Er war so verständig gewesen, sofort mit ihnen umzukehren. Zollinspektor Dance hatte Nachricht von dem verdächtigen Küstenfahrer in Kitzhole erhalten und war deshalb auf dem Wege dorthin. Diesem Umstande verdankten meine Mutter und ich, dass wir vom Tode errettet wurden. Pew war tot. Mausetot. Meine Mutter trugen wir nach dem Dorf. Etwas kaltes Wasser und Riechsalz brachten sie bald wieder zu sich, und der Schrecken hatte ihr nichts geschadet, nur klagte sie unaufhörlich darüber, dass sie nicht ihr ganzes Geld bekommen hätte. Inzwischen ritt der Zollinspektor so schnell er konnte nach Kitzhole, aber seine Leute mussten absteigen und sich im Finstern durch die Talschlucht tasten, dabei ihre Pferde am Zügel führen und manchmal sogar wieder stützen. Dabei mussten sie fortwährend auf der Hut vor einem Hinterhalt sein. Es war also nicht weiter zu verwundern, dass das Schiff schon unter Segel war, als sie an der Bucht ankamen. Es war aber noch nicht weit draußen, und er rief es an. Eine Stimme antwortete ihm, er solle sich lieber nicht dem Mondschein zeigen, sonst werde er etwas Blei in den Leib bekommen, und gleichzeitig pfiff eine Kugel dicht an seinem Arm vorbei. Bald darauf segelte das Schiff um die Landspitze herum und verschwand. Inspektor Dance stand da, wie er sagte, wie ein Fisch auf dem Trocknen. Er konnte nichts weiter tun, als einen Mann nach B zu schicken, um den Zollkutter aufmerksam zu machen. »Und das«, sagte er, »ist so gut wie gar nichts. Sie sind uns ausgerückt und damit basta. Ich freue mich bloß, dass ich dem Meister Pew auf die Hühneraugen getreten habe.« Inzwischen hatte er nämlich meine Geschichte gehört. Ich ging mit ihm nach dem Admiral Benbow zurück. Man kann sich kaum vorstellen, in welchem Zustand von Verwüstung das Haus war. Sogar die Wanduhr war von den Kerlen bei ihrem wütenden Suchen nach meiner Mutter und mir umgeworfen worden, und obgleich außer dem Geldbeutel des Captains und etwas Silbergeld aus der Tischlade nichts weggenommen war, konnte ich doch sofort sehen, dass wir zugrunde gerichtet waren. Dance konnte die ganze Geschichte nicht begreifen. »Sie bekamen das Geld, sagtest du doch. Na, was suchten sie dann, Hawkins? Wahrscheinlich noch mehr Geld?« »Nein, Herr Inspektor, ich glaube, nach Geld suchten sie nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, ich habe das, was sie suchten, in meiner Brusttasche. Und wenn ich ihnen die Wahrheit sagen soll, so möchte ich es gerne in Sicherheit bringen.« »Gewiss, mein Junge, da hast du ganz recht. Ich will es an mich nehmen, wenn du willst.« »Ich dachte, vielleicht würde Dr. Livesey...« »Ganz recht«, unterbrach er mich lachend. »Vollkommen richtig. Dr. Livesey ist ein Gentleman und ein königlicher Beamter. Und, gut, dass ich dran denke, es ist wohl ebenso gut, wenn ich selber zu ihm reite und ihm oder dem Squire Bericht mache. Meister Pew ist nun doch mal tot. Nicht, dass es mir leid täte, aber er ist doch tot, siehst du? Und die Leute werden es einem Zollbeamten seiner Majestät anzuhängen suchen, wenn ihnen das irgend möglich ist. Na, weißt du was, Hawkins? Wenn du Lust hast, nehme ich dich gleich mit.« Ich dankte ihm herzlich für sein Anerbieten, und wir gingen miteinander nach dem Dorfe zu, wo die Pferde warteten. Kaum hatte ich meiner Mutter mein Vorhaben mitgeteilt, so saßen schon alle im Sattel. »Dagger«, sagte Inspektor Dance, »ihr habt einen guten Gaul. Lasst den Jungen bei euch hinten aufsitzen.« Sobald ich hinaufgestiegen war und mich an Doggers Leibriemen festgehalten hatte, gab der Inspektor Befehl zum Abmarsch, und der kleine Zug machte sich im scharfen Trab auf den Weg nach Dr. Livesys Haus.